Nummer 2. Verzeihung, ich suche Frau Reinelt. Sie ist Sekretärin in der Marketingabteilung. Die Marketingabteilung ist in der 4. Etage. Und das Sekretariat? Moment, ich denke links. Ja, Zimmernummer 413. 4. Etage links. Zimmer 413. Dankeschön. Gibt es hier einen Aufzug? Ja, gleich hier rechts. Verzeihung, ich suche Frau Reinelt. Sie ist Sekretärin in der Marketingabteilung. Die Marketingabteilung ist in der 4. Etage. Und das Sekretariat? Moment, ich denke links. Ja, Zimmernummer 413. 4. Etage links. Zimmer 413. Dankeschön. Gibt es hier einen Aufzug? Ja, gleich hier rechts.